Hallo, ich bin José Aguilavogui und Sie hören Wolfe Radio. Wolfe Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Rugby, 2 knots in the complete defense. Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe. Wölferadio feiert dritten Geburtstag und da habe ich natürlich tolle Gäste zu eingeladen, die das mit mir entsprechend feiern werden. Reden wir natürlich über das Trainingslager in Portugal, die Ausfälle, die uns jetzt wieder gedroht haben für das Spiel gegen Schalke und was das für Auswirkungen haben wird. Und natürlich sprechen wir über das Spiel gegen Schalke. Da habe ich meinen S04-Experten zu Gast und das ist der Raphael Wieswick. Wir sind die Wölfe. Ja, hier ist Jörg Schmadtke. Herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Bestehen von Wölfe Radio. Ich wünsche euch viel Spaß und viele tolle Geschichten, die ihr dann immer wieder senden könnt. Und bleibt uns gewogen und weiter so. Bis dahin, ciao. Liebe Wölfe Radio, zu eurem dreijährigen Jubiläum will ich euch natürlich gratulieren. Ich habe schon einiges von euch gehört und hoffe, dass ihr uns weiter begleitet und dass wir auch noch ein paar Erfolge und vor allem ein paar Siege miteinander zu feiern haben. Habt eine gute Zeit und alles Gute. Ja, vielen Dank. Prominente Gratulanten schon am Anfang der Sendung und damit nochmal hallo und herzlich willkommen hier im Wölfe Radio zum dritten Geburtstag, zur Geburtstagsparty sozusagen. Und ja, ich weiß, mich mag keiner, aber ich habe mir trotzdem Leute eingeladen, die ich Geld bezahlt habe, dass sie heute Abend hier mit sitzen und mit mir diese besondere Sendung feiern. Und begrüße einmal quasi von meiner Kitchen Gang, von meiner Küchengang, den Wolfsblock-User Schnitzelaus, der auf den schönen Namen Sebastian hört. Grüß dich. Hi Lenny, grüß dich. Hi. Ja, und dann habe ich natürlich jemanden dabei, sehr natürlich die geballte Fußballkompetenz unter den VfL Wolfsburg-Fans, um mal richtig die Latte hochzuhängen. Der war auch natürlich mit im Trainingslager jetzt in Portugal und hat dort einiges auch für Wölfe Radio an den Start gebracht. Und das ist der liebe Ostfriesenwolf. Grüß dich. Hallo Lars. Ja, schön. Und wie sich's gehört, feiert man so einen dritten Geburtstag ordentlich mit Dosenpilz von der Tanke. Deswegen würde ich sagen... Ja, herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal von uns beiden. Ja, danke. Schön, dass ihr dabei seid und diesen wunderschönen, wie auch immer gearteten Tag mit mir zelebrieren möchte. So, Prösterchen. So, Prösterchen. Stößchen, ja. Das ist die erste Dschungelprüfung heute Abend. Ja. Ich hoffe, das Bier ist nicht von einer blauen oder gelben Station. Nee, es ist von einer grünen. Muss ja. Gibst du was? Ja, schon mal anschauen. Ja, und ich habe auch noch ein paar Chips mitgebracht. Also wie ihr seht, ich hab richtig jede Menge Kosten, aber keine Mühen gescheut, um das hier heute in dem richtigen Rahmen zuzuführen. Schau mal aufkommen. Kommt nicht gut im Radio essen, ne? Oder? Ja, ab 20 Gramm wird es undeutlich. Was? Okay. Na, Kohlensäure. Lass mal ganz stark jetzt mal einsteigen, damit die Leute nicht alle schon nach den ersten 2 Minuten wegschalten. Und zwar aktuelle Situation bei der Mannschaft. Wir müssen natürlich mit dem aktuellen, ja, glaube ich, einsteigen, nämlich den Ausfällen, die da uns jetzt die Winterpause beschert hat. Daniel Ginzek ist klar, jetzt ist heute noch Joshua Gilavogi dazugekommen. Wie schwer wiegt das? William kommt auch noch dazu. Ja, William auch angeschlagen, ja, weil das sind auch so Geschichten. Weghorst nicht so ganz fit, wie bedrohlich ist es aus eurer Sicht? Im Moment würde ich jetzt eher sagen, das riecht ein bisschen nach Systemumstellung. Also nicht das gewährte System. Jetzt bist du schon bei den Konsequenzen. Jetzt würdige doch erstmal den Einsatz der jeweils Ausgefallenen. Oder den kann man sie kompensieren, sagen wir es mal so. Na, momentan kann sie Ginczek natürlich nicht kompensieren, dafür war er viel zu gefestigt in der Mannschaft. Ja, als dass du den jetzt 1-1 ersetzen könntest. Heißt nicht, dass wir nicht gut spielen könnten ohne ihn. Ja, und Gilavogi haben wir ja schon das einige oder andere Mal ersetzen müssen, aber trotzdem Verlust, ne? Ja, durchaus. Ich meine, der hat jetzt ja einige Spiele schon auf Josh verzichten müssen. Hat aber Elvis eigentlich soweit ja auch einen sehr guten Job gemacht, wie ich finde. Eigentlich hat ja Maxi auf der Position auch gespielt, ne? Also wenn so, es kommt auch immer noch an, was du spielst, ne? Aber Elvis hat da gespielt. Die Truppe hat es aufgefangen, wollte ich damit sagen, ne? Was das angeht. Ziemlich gut sogar. Mhm. Ja. Und ja, letztendlich die Frage, die sich natürlich anschließt, die werden wir aber noch nicht behandeln, die werden wir hinten anstellen, weil sie natürlich dann auch jetzt die weitere Transferperiode uns, wo sie uns beschäftigt, nämlich im Sinne von, brauchen wir neue Leute in dem Zusammenhang. Das, da reden wir gleich drüber. Aber wir wollen uns natürlich die gute Stimmung trotz der Verletzten nicht kaputt machen lassen, denn das Trainingslager, und du warst ja auch mit dabei, hast dir das da angeschaut, und hast die Mannschaft hautnah erlebt. Wie kann man denn, sag ich mal, da so ein Gesamtfazit ziehen aus deiner Sicht? Nun, also das Training war eigentlich sehr intensiv. Es gab teilweise bis zu 3 Trainingseinheiten pro Tag. Also was ich persönlich immer sehr interessant fand und auch sehr schön fand zu sehen, die Spieler waren mit sehr viel Ehrgeiz dabei. Die haben sich voll reingehängt. Es war Spaß dabei, die haben gelacht. Es war auch schön zu sehen. Na gut, klar, ich meine, mit Platz 5 geht es natürlich irgendwie auch ein bisschen geistig lockerer ans Training ran, als das mal wegen letztes Jahr in Marbella der Fall war. Warst du auch schon mit dabei, ne? Ja. Ja, das hat man schon gemerkt, ja. Das ist ja, genau, ein eindeutiger Unterschied. Also, und es war ein himmelweiter Unterschied. Und du hast uns auch freundlicherweise ein paar Stimmen mitgebracht. Es waren ja einige Fans mit dabei, die auch uns mal berichten, wie sie denn das gesehen haben. Oder ob der liebe Ostfriesenwolf hier nur eine Einzelmeinung vertritt. Hören wir mal rein. Ganz besonders hervorheben kann man eigentlich das Torwarttraining, was hier der Pascal Vormann macht, hier mit allen unseren 4 Spielern, ganz, ganz intensiv. Und da merkt man auf jeden Fall, dass so da auf jeden Fall viel Kompetenz rüberkommt und dass auf jeden Fall viele Szenen geübt wurden. Und das Gleiche gilt auch für die Mannschaft, die nicht nur ganz viele verschiedene Spielszenen geübt hat, sondern auch immer ein schnelles Feedback erhalten hat über das gesamte Trainerteam. Und das hat denen, glaube ich, viel gebracht. Also den jüngeren Spielern, die wurden da abgeholt, die haben gelernt. Und die älteren Spieler, die hatten auch viel Spaß dabei, nochmal ihr Wissen weiterzugeben. Das Training selber gefällt mir sehr gut. Ich möchte sagen, es ist knallhart. Nicht? Aber gut, immer wieder andere Sachen. Ich bin ja nun bald in Deutschland hier auf dem VfL-Platz und auf dem VfL-Platz ziemlich und beobachte ja oft das Training oder sind ja öfter beim Training. Aber eine wunderbare Vorbereitung. Besser kann es gar nicht sein. Ja, also ich finde das Training schon sehr intensiv. Also ich habe auch ein paar Sachen wieder gelernt, wie trainiert wird, ne, und auch wie so Standards geübt werden, fand ich sehr interessant. Ja, soweit die Fanstimmen zum Eindruck vom Training dort in Portugal. Also das scheint ja insgesamt eine runde Sache gewesen zu sein. Labbadia hat sozusagen auch, glaube ich, da angeknüpft, wo er im Sommer den Grundstein auch gelegt hat. Hat auch dann, Anführungsstrichen, keine Gnade walten lassen, was das angeht. Also, oder hast du den Eindruck, dass da die Züge vielleicht doch ein bisschen lockerer sind aufgrund des Erfolgs in der Hinrunde? Ja, ich denke mal, das ist ein Faktor. Ein anderes Ding war aber auch, man konnte aber auch den Willen und den Bock aufs Training sehen, also bei jedem kleinen Trainingsspielchen, also die haben sich da einiges einfallen lassen, also verschiedene... Also er hat Anreize gegeben quasi, was ich sage. Also er hat Anreize gegeben, also ich sag mal so, ja, wie nennt man das, spielen, lernen, spielen, wo es irgendwie auch immer so kleine Wettbewerbe gab, da stand dann wegen Elvis und Luca auf der einen Seite, Maxi Arnold und Sebi Jung auf der anderen Seite des Feldes, jeder hat irgendwie 2 Stangen gehabt, da gab es dann irgendwie einen langen Pass, da musst du dann irgendwie dann genau da reinkommen, da ging es dann irgendwie um Punkte. Und naja, es war eigentlich irgendwie so dieser unbedingte Wille, auch diese kleinen Spielchen gewinnen zu wollen. Also den Ehrgeiz nochmal gekitzelt quasi auch untereinander. So, einmal einerseits sehr kreativ dann wohl, ne? Damit es natürlich nicht langweilig wird. Und die merken natürlich, einmal haben sie Bock natürlich, weil es jetzt recht erfolgreich ist. Die sehen, die Arbeit, die sie investieren, bringt was. Mhm. Ne? Und sehen, wenn sie so weitermachen, dann müssen sie sich auch anbieten. Ja, das ist der Grund, ne? Warum sie dann natürlich mehr Gas geben und nicht einfach mal schleifen lassen. Ja, also insgesamt eine runde Sache, habe ich ja eben, glaube ich, auch schon mal gesagt, also was mich auch letztendlich dann erreicht hat. Und wir hören auch mal rein, wie die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg da bewertet haben, was ihnen dort sozusagen widerfahren ist im Trainingslager und wie sie das Ganze da bewerten, diesen Trip nach Portugal. Die Mannschaft hat hervorragend mitgemacht. Ich finde, dass wir einen Grundstock gelegt haben, um ordentlich in die ersten Spiele reinzugehen. Das ist keine Garantie, aber zumindest ein gutes Gefühl. Und es hat Spaß gemacht, hier zu arbeiten unter den Top-Bedingungen. Ja, ich kann nur sagen als Resümee, dass das ein wirklich ein ideales Trainingslager war. Liebe Freunde vom Wölferadio, ja, Resümee des Trainings. Wetter gut, Unterstützung gut, Platz perfekt und relativ viel gearbeitet. Also viel Schweiß verschwendet. Also von daher sollten wir gut vorbereitet sein. Und ich hoffe, dass wir uns dann im Stadion wiedersehen. Ja, also absolut positive Bewertungen, was das Trainingslager angeht von Schmadtke und Labbadia. Insgesamt ja, kann man das aber, glaube ich, auch erwarten von den Verantwortlichen, dass man sich in die Richtung halt äußert. Wenn man dann halt sagt, das ist gut gelaufen, ist nachvollziehbar, ne? Würde ich sagen. Ganz klar, okay, ist jetzt nicht überraschend, auch das so zu hören und nicht vielleicht gegenteilig. Das wäre ja auch schön. Was sollen Sie aber sagen? Ey, das war totaler Mist, was wir in Portugal gemacht haben. Warum waren wir nur hier? So ein Blödsinn. Ja, das bin froh, dass die halbe Mannschaft immerhin gelaufen ist. Ne? Ja gut, aber ist auch nachvollziehbar. Also wie gesagt, auch die Gefahr, dass ich mich da wiederhole. Also man hat einfach der Mannschaft angesehen, die hatte Bock, die will und die ist auch einfach geil auf die Rückrunde. Ne? Also sprich Arbeit, Fußball, Leidenschaft wird dann auch immer mehr mit Leben gefüllt, sagen wir es mal so, und ist nicht nur, steht nicht nur auf dem Plakat, würde ich damit sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man kann das eigentlich sogar noch dann eben auch durch das Attribut Spaß noch immer ergänzen, weil das war, man hat den, ja, wie gesagt, den Spaß dabei einfach auch angesehen. Ist eine super Überleitung, weil du hast auch Stimmen mitgebracht und extra die VfL-Fans, die mit gewesen sind, mal nach der Stimmung gefragt. Da sind natürlich auch tatsächlich so auch sehr viele Treue, die Treuesten der Treuen mit dabei, die sehr viel auswärts fahren, die sehr viel auch in die Trainingslager mitfahren und so weiter und so fort. Und das hat natürlich Gewicht, wenn die da, den gucken natürlich da sehr genau drauf, was da letztendlich auch passiert ist. Und das hören wir uns auch nochmal kurz an. Das Training war sehr toll anzusehen. Die Stimmung im Team ist sehr gut im Vergleich zu den anderen oder vergangenen Jahren. Und ich kann das nur jedem empfehlen, mal bei sowas mitzumachen. Alles in allem war es ein perfektes Trainingslager. Testspielsiege konnten eingefahren werden. Meiner Meinung nach sind wir sehr gut gewappnet für die Rückrunde und man kann so weitermachen wie am Ende der Hinrunde. Die Fanbeauftragten haben sich sehr viel Mühe gegeben, weil wir ja an die 70 Leute waren. Und das, was sie organisiert haben, war spitzenmäßig. Es wurde viel gelacht. Es war einfach super. Ringsrum alles super. Alles super, alles spitze, alles klasse. Das ist so ein bisschen das Fazit, was man da, glaube ich, ziehen kann. Also fast zu schön, um wahr zu sein. Frage ich dich natürlich auch gleich mal was zum Thema Stimmung, die alle da gelobt haben und das, was da so drumherum auch passiert ist. Ist das so das Bild von der VfL-Familie, wie du es dir auch vorgestellt hast und wie du es dir auch wünschst? Also, und was ist da alles so drumherum passiert? Ich meine, ich gucke dich an, dagegen sehen wir beide ja aus wie Michael Jackson. Ja? Also du bist ja auch im Raum geworden, hast die ganze Zeit da nur an der Linie gestanden. Oder was habt ihr da gemacht den ganzen Tag? War ja doch eine relativ lange Zeit. Also im Grunde genommen war es einfach so, dass der Tagesablauf natürlich davon bestimmt wurde, wann ist Training. Muss man eben zum Platz. Hast du eine Einheit verpasst eigentlich? Ja, einen Trainingstag haben ein paar Leute komplett verpasst, weil meine Tagestour nach Lissabon gemacht hat. Pfui! Wie? Aber also sowas habt ihr auch. Da hat aber auch eine Mannschaft ein grünes Trikot, glaube ich, ne? Ja. Durchaus. Genau, ich sehe das. Also die. Ich habe ja übrigens so einen Geburtstag wie heute, den feiert man natürlich im Anzug. Also ich habe Anzug an, auch wenn ihr es jetzt noch nicht seht. Ich auch, Trainingsanzug. Genau. Ja, Trainingsanzug, super. Ja, genau, siehst auch sehr schick aus mit den, was ist das, selbst gehäkelte Socken eigentlich? Ja. Ja, und der liebe Ostfriesenwolf hat sich ein Souvenir mitgebracht von dem portugiesischen Club, der auch in Grün spielt. Sieht sehr schick aus. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen grundsätzlich. Ich wollte einmal noch mal fragen, so, wie hast du das Ganze empfunden, das Miteinander, die VfL-Familie und was, wie habt ihr den Tag da rumgekriegt letztendlich? Weil nur Training gucken kann ja so nach dem dritten Tag mal langweilig werden. Also, wie gesagt, war dann so, morgen aufstehen, okay, wann ist Training? Dann hin zum Trainingsplatz und so langsam, aber sicher, kamen dann noch alle eingetröpfelt. Also insgesamt waren es zur besten Zeit so, lass mich lügen, zwischen 50, 60 Fans muss gewesen sein. Ich bin im Schätzen nicht besonders. Ja, Heike sagte vorhin im Rot und so um die 80, aber das ist ja alles, also schon, ist sehr viel, finde ich, also für so ein Training, also schon klasse. Ja, also dafür, täglich. Dafür, dass es uns eigentlich nicht gibt, auf jeden Fall. Ja. Das ist Bielefeld, was du meinst. Nee, also 80 macht man auch hinkommen. Also wie gesagt, ich bin im Schätzen nicht nie gut gewesen. Religion schwach, aber Kopfrechnen gut. Nee, umgekehrt was. Ja, aber sag mal, was dann so, also Tagestour war mit drin und so, wie hat man sich um euch gekümmert? Also war das so, also hast du auch gemerkt, so vom Verein, dass das ist alles gewollt und findet man geil und so, auch so im Umgang mit den Spielern, du hast ja auch mit einigen Spielern da auch direkt gesprochen. Die Häppchen gehabt, auch für alle, so ungefähr. So den Dreh. Also nach dem Training war es dann so, also muss ich das so vorstellen, der Trainingsplatz lag so ein bisschen in der Senke von der Straße aus gesehen. Und ein bisschen weiter oben war dann ein Parkplatz und so ein kleiner, schmaler Weg. Da mussten die Spieler vorbei, also die hatten im Grunde genommen gar kein Entkommen für uns. Und ja, also. Bei München wäre das nicht passiert. Ja, wie gesagt, und dann wurden daneben Autogrammwünsche, Fotowünsche erfüllt. Man kann auch ein bisschen schnacken, also da waren die Spieler dann auch ganz offen. Na gut, der eine ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber gut, ich meine, ne, die Spieler sind ja auch nicht zum Schnacken da, aber wie gesagt, die waren alle sehr freundlich, zuvorkommend, haben eigentlich alle Wünsche so erfüllt in puncto Autogramme und Fotos. Gab es ein Haar in der Suppe, wo du sagst, oh, das ist aber schade, so, weil das, also wie gesagt, das klingt ja, also erstmal geile Werbung für den VfL. Also Spieler waren freundlich, Trainingslager war zufriedenstellend, alles tippitoppi. Fans waren zufrieden, man ist zusammengewachsen, man hat gute Laune, gute Stimmung verbreitet. Gab es irgendwas, wo du sagtest, hui, das hätte ich jetzt aber nicht so. Also außer vielleicht, dass es falsche Bier gab oder so. Also ich denke nach. Siehst du, also, dauert schon so lange. Also scheint schon zu gut, scheint schon insgesamt tatsächlich. Eine Blümchentour quasi für den VfL. Sehr schön. Wenn ich geradezu unverschämt gut einfach, weil das Wetter war super. Gut, na, ja, sieht man. Also wir hatten eigentlich keinen Regentag, kann man nicht sagen. Also wenn man in der Sonne stand, irgendwie dick eingepackt, so mit Jacke, mit Hoodie, mit Pullover drunter, stand es in der Sonne 5 Minuten. Boah, knackig warm. Dann, Klamotten aus, war die Sonne weg, Klamotten schlagartig wieder an. Also, ja. Also wer mal mitfahren möchte in so ein Trainingslager, offensichtlich beste Werbung. Mehr können wir hier, glaube ich, nicht tun im Wölferradio dafür. Aber natürlich auch vom Effekt her wird hoffentlich unsere Mannschaft dann auch auf Flügeln, auf Schwingen in die Rückrunde tragen, was das angeht. Wenn da nicht diese blöden, und damit leite ich ganz elegant rüber, diese ganz blöden Verletzungen werden, die uns jetzt ereilt haben. Und ich habe gerade auch im Wolfsblog und in den anderen Medien, sozialen Medien, Facebook und so weiter, ganz, ganz viele Stimmen gelesen. Da gab es schon wieder ein paar sehr große Bedenkenträger im Sinne von, jetzt muss aber was gemacht werden, weil so können wir nicht in die Rückrunde gehen, also personell. Weiß ich auch von aus VfL-Kreisen, wie es immer so schön heißt, dass das auch keiner auf die leichte Schulter nimmt, was da gerade im Moment passiert, sondern tatsächlich auch darüber nachgedacht wird, da tatsächlich auch was zu tun. Dann muss alles natürlich alles ein bisschen Sinn haben bei der ganzen Geschichte. Aber ich wollte natürlich euch beide da nochmal abholen und dann auch mal eure Einschätzung haben. Also muss der VfL jetzt handeln bei der Personalsituation, wie wir sie zu Beginn der Rückrunde vorfinden? So. Ich kann da klar sagen, eigentlich nein. Weil? Mbeki ist ein gutes Beispiel. Der wurde auch in den Winter geholt, aber hat eigentlich nie wirklich, klar war auch verletzt, aber hat nie wirklich dann großartig gespielt. Ne, es fehlt die Vorbereitung jetzt auch. Und was kann man Kevin von einem, De Bruyne. Der kam auch im Winter. Ja, also, okay, der hat auch ein Füßchen für den Sport. Nein, also, ist ja nicht wirklich Bedarf, weil was erwartet man von so einem Spieler oder was für einen Spieler muss man holen, der quasi einen Ginczek auch ersetzen könnte, als Beispiel, oder einen anderen halt. Ne? Du musst ja auch schon Qualitäten mitbringen und auch sofort gut sein. Da kommen wir auch gleich auf deine Systemanalyse, aber erstmal wollte ich deine Meinung nur abfragen und sagen, hier, also muss der VfL was machen? Also und wenn ja, welche Positionen? Also ich würde sagen, also grundsätzlich ist der VfL personell gut aufgestellt, eigentlich sogar zu gut, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Weil das sollen ja erstmal welche weg, ne? Weil der Kader ja nicht echt groß ist. Bloß eine Baustelle gibt es schon, und zwar den Angriff. Es ist so, mit deinem Ginczek, der fällt jetzt erstmal eine Weile aus. Man weiß jetzt auch nicht genau, wie lange. Wojciechowski ist angeschlagen, schleppt sich ja schon länger mit dem Schlag auf dem Knöchel rum. Admir Mehmedi verletzt sich ja durchaus auch mal. Und dann lass einen von den beiden jetzt nochmal ausfallen, dann wird es aber mau vorne. Felix Klaus kommt zurück, wo du dabei warst. Was hast du für einen Eindruck von dem? Weil den haben wir ja noch gar nicht sehen können, was das angeht. Also könnte der so eine Lücke füllen aus deiner Sicht? Oder braucht er noch? Also wäre sicherlich eine gute Belebung für die Offensive. Also er hat mich also positiv überrascht. Also der Junge, der kann was mit dem Ball und der hat auch echt eine mächtige Klebe. Also war mir vorher irgendwie nie so aufgefallen, aber ich hatte ihn das, halt... Das ist so der Bemedi-Effekt, ne? Was Sebastian gerade sagte, im Sinne von, da kann es ja natürlich sein, dass so in uns ein Spieler auch überrascht, ja, der dann sagt, okay, den hast du jetzt gar nicht so auf dem Zettel gehabt, was das angeht. Also du meinst, Klaus könnte da tatsächlich in so eine Rolle, wenn er die Chance dann auch mal kriegt, reinwachsen? Ich denke schon. Ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spräche. Ich meine, wie gesagt, also von meinem Bauchgefühl wäre es mir eigentlich im Prinzip eigentlich lieber, wenn tatsächlich noch jemand für die Offensive geholt würde. Der müsste natürlich dann eben auch sofort weiterhelfen. Und ja, wie immer. Und gibt es die für Umme, ne? Das ist klar. Das ist das eine. Was ist mit, ist auch diskutiert worden, U23, Hanslik? Nachwuchs, also mal aus dem Nachwuchs einen holen, zumindest als Nachwuchs, als Backup. Ja, gerne. Ja, gerne. Es bestätigt sich jetzt schon wieder. Elvis hat ein paar Mal gespielt und wurde mit jedem Spiel besser. Hat schon gut angefangen und ich denke an Leipzig zum Beispiel, hat ein Bombenspiel gemacht und das kann sehr gerne auch mit anderen Nachwuchsspielern passieren. Was er aber ja sowieso ein bisschen intensiver macht als die vorherigen Trainer. Dass er doch stärker die mal auf den Platz schickt. Ja, also gut, wenn Jeboa, sie Qualität haben, ist ja wichtig. Ja, Jeboa ist ja auch noch in der Hand. Das Gute ist, die kennt man dann aber auch schon wirklich. Man hat die schon gesehen, man weiß, was die können. So ein Neuer, da ist es dann natürlich alles ein bisschen ungewisser. Insofern ist das dann vielleicht eher eine gute Alternative. Was sagst du, Hanslik, eventuell? Grundsätzlich gut. Das, was die Einsätze angeht, sollte er dann hochgezogen werden. Na, das wird Bruno selbst am besten wissen. Wahrscheinlich erstmal ein bisschen dosierter, wahrscheinlich eher erstmal als Backup für Wout, weil dem Jungen jetzt zu viel Verantwortung aufzudrücken, ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt der richtige Weg. Also ich glaube auch, und dann kann ich mal meine bescheidene Meinung auch nochmal zum Besten geben hier, ich glaube auch, also Ginzek kannst du nicht 1:1 ersetzen. Also jetzt auf dem Transfermarkt so einen Spieler zu finden, der... Und da kommen wir nämlich zu den Schwierigkeiten. Deswegen kann ich da auch verstehen, dass da von VfL-Seite nicht so in Panikkauf hoffentlich verfallen wird. Im Sinne von, dann holst du jetzt jemanden, der vermeintlich passen könnte, dann hast du den erst wieder auf der Payroll. Ja, und der passt vielleicht gar nicht in dieses Gefüge rein, wie wir, ja, sag ich mal, jetzt auch die Mannschaft erlebt haben. Also das ist ja jetzt eine Mannschaft auf dem Platz, die Bock hat, die will, ne? Das ist ja gerade auch beschrieben, die tatsächlich alles dann reinwirft in die Waagschale und unwahrscheinlich ja, gewillt ist zu arbeiten auf dem Platz. Und wenn so einen zu finden, der dann sich da auch mit den Werten und auch mit dem Verein soweit ein Stück identifiziert, wie wir es ja auch alle haben wollen, den jetzt im Winter mal eben aus dem Hut zu zaubern? Ja, aus dem Hut zaubern werden sie den bestimmt nicht, weil die haben ja schon Schubladen, wo sie natürlich irgendwelche Pläne immer haben. Also nicht so, dass sie jetzt erst sofort anfangen oder jetzt anfangen einen zu suchen. Die haben da sicherlich schon irgendwelche Namen auf dem Schirm, auch schon länger. Genau für solche Fälle. Aber es das heißt nicht, dass sie sich dann auch dafür entscheiden. Wärst du enttäuscht, wenn nichts kommt? Also wenn keiner kommt? Ich nicht. Also wenn sich nichts mehr tut? Wir haben eine Mannschaft da. Ja, und die besteht aus mehr als nur 11 Leuten, das haben sie ja bewiesen. Und wenn ich dann höre, wie einen Bock die haben da im Training, auch wenn da jemand verletzt ist oder auch nicht, das ist völlig egal. Aber die haben alle Bock und das spricht meist für mehr Erfolg, als wenn du Einzelkönner dir dazu holst. Ja, also gibt aber auch natürlich die gegenläufige Meinung, habe ich ja vorhin schon auch gesagt, dass ich unbedingt was tun muss. Gerade wenn man so die Ziele vielleicht erreichen möchte, die ein bisschen höher sind als Platz 12, wie es vielleicht so in der Vorrunde oder in der Hinrunde ausgegeben worden ist. Jetzt hat man ja doch die Möglichkeit, vielleicht sogar an die, mein absoluter Lieblingsbegriff im Fußball, an die Fleischtöpfe Europas heranzukommen. Mm. Schlimm. Europacup 2 oder was war das? Ja, ja, oh, ganz schlimm. Aber jedenfalls, da sehen halt einige VfL-Fans, der Vollständigkeit halber, auch wenn ihr es jetzt hier vielleicht nicht so seht, aber das sei erwähnt, sehen da so ein bisschen dann die Fälle davon schwimmen, wenn man nicht reagieren sollte. Ja, aber wir werden es natürlich sehen. Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen und werden dann natürlich auch schauen, wie sich dann die Mannschaft im ersten Spiel gegen Schalke und vor allen Dingen dann auch ja, im Spiel dann auch zu Hause dann wieder mal präsentieren wird gegen Leverkusen die Woche drauf. Da sind wir natürlich insgesamt mal sehr gespannt drauf. Aber das wird eine große Herausforderung, diese Verletzungen, die wir jetzt da zu erleiden haben, dann tatsächlich auch zu kompensieren. Kurzpassspiel. Ja, Ex-Wolfsburg-Profi Kevin Pannewitz war ja wieder in den Schlagzeilen jetzt im Winter, weil er ja rausgeflogen ist bei seinem Club Carl Zeiss Jena. Und das liegt natürlich wieder an dem Dauerthema, was bei dem lieben Kevin ansteht, nämlich dem Übergewicht. So, und das konnten wir natürlich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen, dass da immer auf dem armen Kevin rumgehangt wird. Und 100 Kilo sollten es sein. 100 Kilo sollten es sein. Das ist ja die Hälfte von mir. Aber gut, die Frage ist natürlich, wir haben da knallhart recherchiert, weil wir das alles nicht glauben konnten. Und da habe ich natürlich Sebastian losgeschickt und gesagt, hier, guck mal, dass du den Trainingsplan mal kriegst. Aber du musst es gar nicht lange suchen, ne? Nee, den habe ich auch gefunden. Ist sogar öffentlich sichtbar. Ich kann ja mal so aus dem Trainingsprogramm vorlesen. Vormittags zum Beispiel 2 Big Mac zum Preis für einen. Oder auch ein 20er Chicken McNuggets mit Cola, mit Fritten für 9,99 €. Für Aufsehen gesorgt hat aber auch die Trainerin BV Kloppenburg? BV Kloppenburg, genau. BV Kloppenburg, wie heißt sie? Imke Wibbenhorst. Ja, genau. Also Frau Imke Wibbenhorst trainiert eine Männermannschaft und hat im Interview mit der Welt, weil sie gefragt wurde, von wegen hier, ob sie sich eine Sirene auf den Kopf schnallen würde, wenn sie in die Kabine kommt, damit die Männer schnell eine Hose anziehen, einen sehr, sehr bemerkenswerten Spruch rausgehauen, nämlich, nee, würde sie nicht machen, denn sie sei Profi und sowieso würde sie nach Schwanzlänge aufstellen. Sehr schön. Ja, sehr großartig, ne? Ja, bei Bayern ja keiner auflaufen. Genau, da würde bei Bayern ja gar keiner auflaufen. Ja, ich habe jetzt auch gehört, Max Kruse wechselt wohl, sag mal, zu Kloppenburg. Und dann noch eine ganz wichtige Meldung aus dem brasilianischen Fußball, wie ich gehört habe. Da ist ein Spieler vom Blitz getroffen worden. Und umgefallen. Und es ist nichts passiert. Aber ich meine, das kennen wir ja, das sind wir ja gewohnt, wenn ein Spieler wie vom Blitz getroffen einfach umfällt. Das heißt auf Portugiesisch doch Neymar. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel zum Rückrundenauftakt spiele ich natürlich mit einem echten Experten für Schalke 04 hier im Wölferadio. Und das ist der Raphael Wiesweg. Er ist von der Bass 04 App und auch Buchautor über Königsblau. Grüß dich, Raphael. Glück auf. Grüß dich, Lars oder Lenny. Ja, Glück auf. Ist beides richtig. Ich sage mal so schön, auf den einen Namen wurde ich getauft. Der andere Name steht aber auch im Ausweis. Also kannst du dir immer aussuchen, was das angeht. Sag mal, bei euch ist ja so, ich will nicht sagen, Ruhe eingekehrt. Da kann man ja auf Schalke nie richtig sagen. Aber zumindest der Kollege Heidel hat ja das Spiel gegen Wolfsburg so zum richtungsweisenden Match erklärt. Also gerade was auch die Rückrunde angeht oder den Rest der Saison. Siehst du das auch so und wie viel Feuer ist eigentlich tatsächlich unterm Dach bei Schalke? Ja, da ist eine Menge Feuer unterm Dach und ich glaube, dass die Heidel-Aussagen man schon für bare Münze nehmen kann, weil es gab sehr viele Störfaktoren in der Vorbereitung und da muss ich dir das ja nicht großartig erklären oder den Zuhörern, wie wichtig dann so ein Start ins neue Jahr ist, der wird die Gemüter dann ein bisschen beruhigen und lässt dann vor allem nicht noch mehr Nervosität aufkommen, nachdem der Schalke schon die ersten 5 Bundesliga-Spieltage vergeigt hat. Das ist dann natürlich so ein bisschen im Hinterkopf. Wenn der Start gegen Wolfsburg jetzt erneut misslingen würde, dann wären die Erinnerungen natürlich sofort wieder da. Sind denn Heidel oder auch Tedesco irgendwie angezählt? Also man steigt ja immer aus der Ferne nicht so richtig durch, was da jetzt so ein mediales Geplänkel ist. Oder wenn Tönnies dem Kollegen Heidel da irgendwie noch eine sportliche Kompetenz andient, in Anführungsstrichen, an eine Seite geben möchte, weiß man auch nicht, wie viel davon immer wahr ist und so. Aber sind die beiden irgendwie gefährdet auf Schalke? Nein, also beide nicht, im Moment nicht. Tedesco genießt nach wie vor auch noch so ein bisschen Vorschusslorbeeren aufgrund der vergangenen Saison. Ich glaube, dass Tedesco noch weniger angezählt ist, wenn überhaupt, als Christian Heidel, weil er auch erst einmal nur mit dem arbeiten kann, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Das ist in diesem Jahr zum Beispiel noch kein einziger Neuzugang, was die Sache nicht einfacher macht. Da gehen wir vielleicht gleich auch noch drauf ein, was das Personal betrifft. Andererseits, Heidel ist auch ganz klar, wird vielleicht angezählt werden, weil Tedesco natürlich seine Wahl war und ist. Er steht nach wie vor voll hinter Tedesco, aber würde das mit Tedesco schief gehen, dann würde ja automatisch Heidel auch angezählt werden. Im Moment ist dem noch nicht so. Schalke hatte auch tatsächlich sehr viel Pech in der Offensive mit den vielen Ausfällen. Das gehört sicherlich auch zur Wahrheit dazu. Das ist so ein Mix aus mehreren Faktoren und deswegen würde ich sagen, müsste man da tatsächlich noch die Rückrunde abwarten, wie ein abschließendes Urteil ausfällt. Aber im Moment sind beide noch nicht angezählt. um den richtigen Grundstein zu legen, ist ja eine Vorbereitung immer ganz wichtig auf die Rückrunde. Wie zufrieden bist du mit der Wintervorbereitung von Schalke? Boah, ganz schwierig zu beurteilen. Die Verantwortlichen, die verkaufen die Vorbereitung als sehr gut, weil sehr konzentriert und fokussiert. Ich glaube auch, dass sie diesen Optimismus daraus ziehen, dass Schalke ein bisschen aufgeräumt hat. Johannes Geis wurde abgegeben. Gut, der Abgang jetzt von Naldo, der war unfreiwillig, aber es gab Mitarbeiter aus dem Trainerstab, die auch nicht mit durften. Es wurden angeschlagene Spieler zu Hause gelassen, wie Amin Harit. Im Vergleich zu Guido Burgstaller und Breel Embolo hat das für ein paar Fragezeichen gesorgt, weil die letztgenannten, die sind eigentlich schwerer verletzt als Harit und durften trotzdem mit. Harit war aber auch so ein bisschen Störfaktor zuletzt. Also Schalke konnte sich, glaube ich, schon konzentriert vorbereiten. Das Testspiel gegen KSC Genk, es gab nur eins in der Schalke-Vorbereitung. Ja, das war okay, sagen wir mal. In der ersten Halbzeit war der belgische Tabellenführer besser als Schalke. Da hat man schon gesehen, dass Genk viel Selbstvertrauen hat und Schalke nicht. In der zweiten Halbzeit gab es dann ein ganz anderes Gesicht. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben dann die vielen Auswechslungen ein bisschen den Spielfluss gestört. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen abwarten. Die Vorbereitung läuft ja noch ein paar Tage. Ja, eine Hiobsbotschaft gab es noch mit Salif Sané. Da ist ja noch unklar, ob er gegen Wolfsburg spielen kann. Und wenn er nicht spielen kann, dann würde ich sagen, ist die Vorbereitung unterm Strich eher suboptimal gelaufen, weil Schalke nach wie vor auch keinen Ersatz für Naldo verpflichtet hat und dann mit Mathieu Nasser nur noch ein einziger gelernter Innenverteidiger übrig bleibt auf Schalke. Und das wäre dann schon wirklich nicht gut. Von daher war die Vorbereitung unterm Strich so lala, vor allem wegen der vielen Störfaktoren. Hast jetzt Naldo schon mehrfach angesprochen. Klar, hat auch die Schlagzeilen bestimmt, dieser Wechsel, der ja, glaube ich, für viele überraschend letztendlich kam. Ich glaube auch auf Schalke selbst. Wie sehr schmerzt das? Oder ist, weil er ja sportlich sowieso eher auf der Bank Platz genommen hat in letzter Zeit, eher zu verschmerzen, dass so ein Spieler dann auch weggeht? Also ich glaube, dass der Abgang schon schmerzt, zumindest aus meiner Sicht. Sportlich hast du sicherlich recht, hat er zum Ende des Jahres 2018 keine große Rolle mehr gespielt. Das war zu Beginn der Saison noch ein etwas anderer Fall. Da hat er sechs von acht Bundesligaspiele absolviert. Dazu kamen auch noch zwei Champions League Partien. Wenn er gespielt hat, dann immer über 90 Minuten. Da war er also sehr wichtig. Das war so bis Mitte Oktober, Anfang Oktober der Fall. Dann hat er seinen Vertrag verlängert. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass er in Zukunft vielleicht nicht mehr so häufig spielen würde. Das haben die Verantwortlichen ihm so in persönlichen Gesprächen mitgeteilt. Nichtsdestotrotz, ab da hat Naldo wirklich kaum bis gar nicht mehr gespielt. Und daraufhin hat er sich überlegt, sich doch noch mal verändern zu wollen, weil er so fit ist und so ehrgeizig, dass er eigentlich regelmäßig spielen möchte. Diese Gedanken haben dann Schalke schon kräftig überrollt. Das war dann schon vor dem letzten Rückrundenspiel in Stuttgart, als Naldo bzw. sein Berater eigentlich mit dem Wunsch auf Schalke zugekommen ist, dass der Spieler den Verein wechseln will. Und die Verantwortlichen waren wirklich extrem überrascht. Und auch wenn Naldo sportlich zuletzt keine große Rolle mehr gespielt hat, gerade jetzt bei der Sané-Verletzung, wäre man wahrscheinlich ein bisschen ruhiger in den Schalkereien, wenn man wüsste, dass man einen wie Naldo für Sané bekommen könnte. Und zum anderen, und ich glaube, das schmerzt vielleicht dann noch viel mehr, auch wenn Naldo vielleicht nicht zuletzt so viel gespielt hat, die menschliche Seite, die menschliche Komponente. Naldo nicht nur wegen seiner 36 Jahre und langjähriger Bundesligaspieler, ein ganz erfahrener Mann in den Reihen, einfach auch Ansprechpartner für viele junge Spieler, der den Laden da schon immer wieder so ein bisschen auch zusammengehalten hat. Und deswegen glaube ich, dass es schon schmerzt in S04. Und auch wenn die Verantwortlichen diesen Abgang wirklich auch nicht gut fanden, glaube ich, dass der schon Schalke Probleme bereiten könnte im Laufe der Rückrunde. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da konnte Schalke vor Kraft kaum laufen. Zu Beginn der Saison Vizemeister, Champions League Teilnehmer. Jetzt sieht die Sache nach der Hinrunde, die ja durchaus verkorkst zu bezeichnen ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders aus. Sehen die Saisonziele tatsächlich anders aus oder geht man immer noch davon aus, dass man das ja zumindest noch retten kann und auch dann vielleicht international durchmarschieren kann? Nee, also die Ziele müssen eigentlich andere sein und du darfst ruhig auch verkorkst sagen, die Hinrunde war wirklich schlecht. Christian Heidel versucht zwar, der Manager von Schalke, das ein bisschen differenziert zu betrachten, weil Schalke im Achtelfinale der Champions League und im Achtelfinale des DFB-Pokals steht Und da stehen die Chancen eigentlich auch gut im DFB-Pokal, weil man da Fortuna Düsseldorf in einem Heimspiel trifft, dass Schalke dann mindestens sich noch eine weitere Runde qualifizieren wird. Aber die Bundesliga ist bisher völlig schlecht gelaufen. Nur 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, jetzt vor dem Auftakt in die Rückrunde. Und Schalke muss da erstmal zusehen, ein gewisses Polster zu den Abstiegsplätzen hinzukriegen, damit man nicht diese Nervosität und dieses Angespanntsein vielleicht noch bis lange in der Saison mit sich tragen muss. Marc Uth hat ein bemerkenswertes Interview gegeben zu Beginn des Jahres. Der hat die internationalen Plätze noch nicht aufgegeben, noch nicht abgeschrieben. Ich finde das ein bisschen sehr optimistisch. Ich glaube unterm Strich nicht, dass Schalke auch was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ich bin aber auch gleichzeitig der Meinung, dass Schalke nicht in den Europapokal ziehen wird. Und das wäre wahrscheinlich unter dem Strich dann Erfolg, wenn Schalke am Ende der Saison einstelligen Tabellenplatz erreicht. Ganz anders sind ja die Voraussetzungen und die Vorzeichen beim VfL Wolfsburg. Da interessiert mich natürlich auch dein Blick aus der Ferne. Da hat man ja auch frisch aus der Relegation kommt, als wir damals miteinander gesprochen haben, auch noch ganz anders den Verein eingeschätzt. Jetzt ist man in einer sehr guten Hinrunde gestartet in die Saison, sagen wir es mal so, und hat letztendlich dann auch mit Platz 5 überraschend gut abgeschlossen, auch für dich? Ja, definitiv. Also ich bin positiv überrascht gewesen. Zu Saisonbeginn, also schon für die Wölfe gut lief, habe ich mir gedacht, Respekt, aber muss man mal abwarten, ob die das auch halten können. Im Gegenteil, sie haben es ja sogar noch toppen können aus meiner Sicht. Bruno Labbadia scheint, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, einen guten Job zu machen. Fast ertappe ich mich auch zwischenzeitlich dabei zu sagen, dass es mich mal freut, weil Wolfsburg ja in den vergangenen Jahren wirklich viel durchmachen musste. Ich bin aber nach wie vor noch so ein bisschen skeptisch, ob der VfL dieses Niveau auch halten kann, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja Ginczek jetzt auch länger ausfallen wird. Jetzt habe ich am Mittwoch noch mitbekommen, dass Gilavogi und William auch das Training verletzt abbrechen mussten. Und das sind dann manchmal so Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, die sich erstmal darin zeigen, ob Wolfsburg einen guten, breiten Kader hat und ob er dann dieses Niveau von den ersten 17 Spielen nochmal in den weiteren 17 Spielen zeigen kann. Ich traue ihm durchaus zu, Sechster zu werden, um in die Europa League zu ziehen. Ich glaube aber, dass es schon sehr schwierig wird. Und wer weiß, am Ende sind vielleicht Schalke und Wolfsburg dann vielleicht doch sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz Tabellennachbarn. Das ist ja auch mal schön zu hören, dass sich Anhänger von Traditionsvereinen über die Leistung des VfL Wolfsburg auch freuen können, in Anführungsstrichen. Nicht, dass das hier irgendwie missverstanden wird. Ist klar. Nee, ist, glaube ich, schon richtig. Aber nett ist es trotzdem, wollte ich nur mal gesagt haben an dieser Stelle. Wenn du jetzt dann mit den Vorzeichen ins Spiel gehst am Sonntag, welche Erwartungen hast du denn ans Spiel? Ich habe die Erwartung, dass es von Schalker Seite schon, wenn der S04 jetzt nicht in den ersten Minuten direkt ein Tor schießt, etwas verkrampft auftreten könnte, weil Schalke einfach einen immensen Druck hat. Also die Wölfe, die können eigentlich ziemlich locker in das Spiel gehen. Man kann dem VfL trotzdem eigentlich nur empfehlen, da Druck auszuüben auf die Schalker, weil ich glaube, dass dann die Nerven relativ schnell flattern. Schalke muss dieses Spiel gewinnen. Von den ersten 3 Spielen ist das Auftaktprogramm Wolfsburg, Hertha und Gladbach. Und ich würde schon fast behaupten, dass eigentlich 7 Punkte Pflicht sind aus diesen ersten 3 Spielen, weil sonst dreht sich die Stimmungslage nicht wirklich bei den Königsblauen und dann wird es eine ähnlich schwere Rückrunde, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja noch die englischen Wochen dann kommen mit DFB-Pokal und in den ersten Spielen ist auch noch Bayern München der Gegner, dann das Champions League Achtelfinale gegen Manchester City, wo Schalke aufpassen muss, nicht unter die Räder zu kommen. Und ich glaube, dass deswegen dieser Auftakt, wie Heidel es ja auch einfach schon gesagt hat, einfach wirklich tatsächlich ein Fingerzeig ist und helfen kann, so eine kleine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Und deswegen glaube ich einfach, dass Schalke unter unglaublich großem Druck steht gegen Wolfsburg und dass man das auch sehen und spüren wird am Sonntagabend. Ich lasse mich gerne überraschen, dass Schalke da Wolfsburg an die Wand spielt, kann ich mir jetzt aber aufgrund der Eindrücke auch aus den ersten Wochen in 2019 nicht wirklich vorstellen. 7 Punkte hättest du gern aus den ersten 3 Spielen. Wie geht's denn dann aus am Sonntag? Also ich glaube, vor dem Hintergrund, dass Ginczek ausfällt, der für mich so ein bisschen das Gesicht der guten VfL-Hinrunde war und ist, und vielleicht auch noch ein, zwei weitere Stammspieler der Wölfe in Frage oder fraglich sind für das Spiel, dass Schalke, glaube ich, schon gewinnen wird. Du willst jetzt aber wahrscheinlich auch sogar einen genauen Tipp von mir haben, ne? Ja, nehme ich gerne. Dann nehme ich mal den ganz vorsichtigen Tipp 2-1 für Schalke. Jo, sagt Raphael Wieswig. Er ist Experte hier im Würfelradio für Schalke 04, wie wir eindrucksvoll wieder gehört haben. Natürlich auch zuständig für die Bass 04 App und auch schon Buchautor gewesen über die Königsblauen. Und ich danke dir, wie immer, für das Gespräch. Danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ja, auch die Geburtstagssendung natürlich mit einem Gruß an den BTSV nach Braunschweig und dem Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Und der geht folgendermaßen heute. Ein Eintracht Braunschweig-Fan ist im Bett mit seiner Freundin und da ein bisschen zu Gange und sagt: Ach Schatz, stöhn doch mal. Darauf sagt sie: Oh, war das wieder voll bei Aldi heute. Fan-Infos. Ja, und bei den Fan-Infos heute Ladies First. Und zwar geht es da um das Spiel unserer Wölfinnen gegen den FC Bayern München. Das findet am 17. Februar in der bayerischen Landeshauptstadt statt, an für 15 Uhr. Und es gibt eine Bustour der Frauen des VfL Wolfsburg. Und die fahren los morgens hoch, relativ früh, 4.30 Uhr. Da geht es schon ab. Und ja, mit dem Bus schön runter, 45 Euro für Mitglieder, 48 für Nichtmitglieder. Und ja, anmelden kann man sich unter anderem unter der E-Mail-Adresse ontour@wölfinnen.oefamily.de. Ja, schöne Sache des Frauenfußballfanclubs Wölfin Family, dass sowas angeboten wird. Dann sind wir aber natürlich auch schon bei dem Thema OFC-Versammlung. Mittwoch, 23. Januar wird die stattfinden, ab 18 Uhr natürlich. Also Mittwoch, 23. Januar, 18 Uhr, offizielle Versammlung der Fanclubs im Fansaal des Fanhauses. Und ja, nähere Informationen kommen dann demnächst an die Vorsitzenden der Fanclubs per E-Mail. Ja, und da gibt es diverse Auswärtsfahrten, die gebucht werden können, in Anführungsstrichen. Auswärts Hertha-Pokal Leipzig, also auswärts Hertha-Pokal Leipzig, so und Freiburg. Da gibt es dann zahlreiche organisierte Fahrten, die kriegt man auf der Homepage vom VfL zum Beispiel zu sehen. Und auswärts München-Gladbach, auch schön. Da hat man Knoten in der Zunge. Warte, ich muss erst noch mal kurz ein Bier trinken. Damit es leichter geht, von der Zunge sozusagen. Da der Vorverkauf von Eintrittskarten für diese beiden Auswärtsspiele, der geht in Kürze los und deswegen auch ein bisschen darauf achten, dann beim VfL auf den Seiten, was da die Informationen angeht. Der VfL Podcast. Ja, hallo liebes Wölferadio, zu eurem dreijährigen Jubiläum wünsche ich euch alles Liebe und Gute, weiterhin gutes Gelingen. Ich freue mich weiterhin aufs Zuhören und euch ein schönes 2019. Liebe Grüße, euer Marcel Schäfer. Liebes Wölferadio, erstmal schöne Grüße hier aus dem sonnigen Portugal. Anstrengend ist es leider auch. Ja, wir haben gehört, zum Dreijährigen wünschen wir euch von der Mannschaft natürlich alles Gute. Herzlichen Glückwunsch und ja, macht weiter so. Wir hören von euch. Bis dann, euer Robin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Bestehen. Macht weiter so, ist eine klasse Leistung und ich hoffe, wir hören noch ein bisschen mehr von euch. Ciao, ciao. Ja, soweit die Gratulanten Marcel Schäfer, Robin Knoche und Maximilian Arnold. Hat mich sehr gefreut, dass da offensichtlich auch Kenntnis vom Wölferadio besteht in den Kreisen der Mannschaft und drumherum. Deswegen nochmal vielen Dank auch an Ostfriesenwolf, der mir diese Stimmen eingefangen hat. Ja, mach mal Siegespose. Also vielen Dank, weil da lebt das natürlich von Leuten, die auch ein Stück weit auch mich unterstützen, weil ich natürlich auch nicht überall sein kann und das ich natürlich mehr als großes Hobby auch betreibe. Und damit leite ich wiederum elegant rüber, denn ich habe ja die Frage gestellt zum dritten Geburtstag. Gibt es etwas, was ihr von mir beziehungsweise rund um das Format immer mal sagen, fragen, was weiß ich, was wollte. Und ja, der Sebastian hat die Fragen mal zusammengetragen, die dort gekommen sind und ich versuche sie alle ehrenhalber zu beantworten. Aber vorher stoßen wir nochmal an, ja, auf den dritten Geburtstag. Gerne doch. Ja, genau. Da ist schon wieder leer die Kanne, wa? Grüßchen. Alles klar. Jo. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, ein paar Fragen habe ich mir ja mal auf die Hand geschrieben. Zum Beispiel MDIs und Schalentier geht eigentlich in die ähnliche Richtung. Warum zum Teufel machst du das? Beziehungsweise, wie bestreiten die Macher eigentlich ihren Lebensunterhalt? Ja, also ich kann sagen, ich habe einen ganz normalen Job. Ja, der hat natürlich was mit Medien zu tun. Und insofern kann ich dann das, was ich dort auch über die Jahre gelernt habe, dann hier bei dieser Geschichte einbringen. Warum mache ich das? Erstens, weil ich Bock habe, weil Bock, ohne Bock geht es nicht. Das Zweite ist, es gibt die grandiose Unterstützung meiner Familie. An dieser Stelle vielen Dank. Wenn die das nicht mittragen würde und so weiter und so fort, dann wäre das echt total schwierig. Ja, und das Dritte ist, es macht sonst keiner. Also ich frage mich natürlich auch, von wegen, wie kann man so ein bisschen auch die eigenen Stärken, die man hat, davon lebt ja auch, glaube ich, so ein Verein, dass alle irgendwie, die einen hängen mit nacktem Oberkörper über dem Zaun und singen und können singen. Das kann ich halt nicht, beziehungsweise sieht nicht so gut aus. Und bin aber dann bei den Sachen vielleicht, wenn es so ein bisschen in den medialen Bereich geht, ein bisschen besser aufgestellt. Und deswegen mache ich das. Und da es das Angebot nicht gab beim VfL, habe ich mir gedacht, ach komm, das versuchst du mal. Dann haben wir eine Frage zum Beispiel von Wobboy. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, auch von ihm. Ist nicht der Einzige, der gratuliert hat. Seine Frage lautet eben, wie viele Hörer erreicht das Wölferadio durchschnittlich? Ja, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil das natürlich auf ganz, ganz vielen verschiedenen Plattformen passiert, wo ich nicht immer überall Einblick habe. Also was den Wolfsblog angeht, da müsste man dann vielleicht mal auch Norm nochmal zur Rate ziehen, aber es erscheint ja auch zum Beispiel bei iTunes oder über Facebook können Leute zugreifen oder über auch jetzt neuerdings auch bei meinsportradio.de beziehungsweise meinsportpodcast.de, die strahlen das auch aus und das sind alles so Punkte, die da eine Rolle spielen. Also ich kann halt sagen, dass das Wölferadio an mehrere tausend Leute jede Woche geht. Das kann ich nachvollziehen, was das angeht. Aber ich kann nicht nachvollziehen, hört da jetzt einer eine Minute, klickt nur einer auf die Seite oder wie viel hat man sich davon letztendlich angehört. Ist für mich auch nicht entscheidend, was das angeht, weil für mich ist viel entscheidender das Feedback, was ich bekomme, dass die Leute, die sich das anhören, natürlich vornehmlich VfL-Fans, dass sie sagen, ey, das ist cool gemacht, das gefällt mir und solange sich es offensichtlich ein paar anhören und da das Feedback gut ist, mache ich das natürlich auch weiter. Dann haben wir hier noch Tom89 fragt, ob du mit nach Berlin kommst und auch ein hopfenhaltiges Getränk trinkst. Ja, das hört sich schon mal gut an, da komme ich drauf zurück. Ich meine, mein hübsches Gesicht kennt ja mittlerweile der ein oder andere. Das Bier wird sicherlich eher die Wegzerrung sein, oder? Ja, wahrscheinlich das. Aber gerne, also ich bin mit Sicherheit in Berlin dabei und ja, da werden wir sicherlich irgendwie zusammenkommen. Dann Lorde Neo, könnte ja ein Verwandter fast von dir sein, oder? Fast, nur ein fast. Zumindest vom Lord her, ne? Nein. Er fragt eben, wer wird deiner Meinung nach die Überraschung der Rückrunde? Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auf den VfL bezogen, ja, vielleicht aber auch auf die Bundesliga. Davon gehe ich aus. Ja, also ich hoffe, nachdem Ostfriesen-Wolf das vorhin so schön angepriesen hat, dass es Felix Klaus sein wird und uns da ja positiv überrascht, weil das ein Spieler ist, den wir halt alle gar nicht auf dem Zettel haben. Oder der neue Stürmer. Tja, den ich ja nicht kenne, ja. So, Lord Neo fragt auch eigentlich so mal ein bisschen in die andere Richtung, ob du selber eigentlich auch Bücher schreibst, beziehungsweise wenn ja, wo kann man das kaufen? Ja, also das wissen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele. Ich habe das Buch auch geschrieben, 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Das gibt es zu kaufen, glaube ich, auch im Fanshop und auch im Fanmobil. Das kann man sich zulegen. Auch 111 Gründe, die Nationalmannschaft zu lieben, habe ich geschrieben. Noch bevor es zusammen hieß und die Stakeholder am Werk waren. Ich habe aber auch einen Roman geschrieben, Gnadenschuss heißt der, den gibt es als E-Book auch bei Amazon zu beziehen. Also wer da möchte, kann da auch gerne nochmal tätig werden. Dann werde ich noch ganz schön reich und berühmt. Darauf aufbauend fragt eigentlich Wolfnatt, da ich das jetzt eben ja wohl wieder in Wolfsburg wohnst. Willkommen ich zurück, wohl, sag ich da nochmal. Ich, noch mal, ich, wohl, ich, bin, ich wohne tatsächlich wieder in Wolfsburg. Fragt auch noch, ob es noch weitere Projekte gibt, die du jetzt planst irgendwie. Also ich bin eigentlich sehr gut ausgelastet, muss ich sagen, momentan. Für mich ist immer wichtig, auch der Anreiz, dass sich da irgendwas weiterentwickelt. Das gilt fürs Wölferadio, das gilt für alle anderen Sachen, das gilt für Wölferadio Arena Live, was da ja mit dranhängt und was, wie sich das dann entwickelt hat und so. Also darum geht es jetzt ein bisschen. Aber was den VfL angeht, ja, muss jetzt nach Blog, Buch, Film, Podcast und Live-Berichterstattung. Da weiß ich jetzt nicht, was noch kommt. Also das, da muss ich selber erstmal gucken. Dann ein Wolf fragt, ob es mal ein dickes Interview mal geben könnte mit Labbadia oder auch Schmattke. Ja, hoffe ich. Vielleicht sogar mit Fragen der Fans, die man so integrieren könnte. Ist mein Ziel, so ist Wölferadio auch angetreten, da so ein bisschen auch da die direkte Kommunikation zu suchen und dass wir tatsächlich auch eine Möglichkeit bekommen, so Informationen an die Fans weiterzureichen, die das eben nicht über die gängigen Medien, Kicker, Bild und sonst irgendwas läuft, wo man sich das Herz zieht, sondern tatsächlich auch die Möglichkeit da hat, direkt in Kontakt zu kommen, und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Hier mal von Johann eine eher kritischere Frage. Ich lese mal komplett vor, was er geschrieben hat. Oder sie, ich weiß es nicht genau. Ich mag Fußball als Sport und insofern das, was die elf Grünen immer besser auf dem Rasen zeigen. Kann ich zustimmen. Ich habe aber zunehmend Probleme mit Fußball als Kommerz und insofern auch mit dem VfL als Werksclub. Mein Verhältnis ist also auf Neudeutsch ambivalent. Bist du dir in dem, was du hier von mir absolut anerkannt machst, im Reinen? Ich bin mit mir im Reinen dahingehend, dass die Alternative darin bestehen würde, es nicht mehr zu machen. Also natürlich finde ich das zum Teil pervers, was da passiert. Und das Wort meine ich tatsächlich so, was Spielergehälter, die Art und Weise der Kommerzialisierung und so weiter angeht. Da frage ich mich, wo soll das noch hingehen? Und ich kann das in ganz, ganz vielen Fällen verstehen, wenn sich dann jemand abwendet in den Zusammenhang. Auf der anderen Seite bietet mir der Fußball und bietet mir der VfL auch emotional etwas, was ich sonst nachvollziehbarerweise nirgendwo anders auch bekomme und dann auch mitgehen kann, mitfiebern kann und so weiter und so fort. Das überwiegt das Ganze noch. Also dieses Gefühl, wenn Ginzek in der Nachspielzeit gegen Schalke das Tor macht, ja, also das sind so Sachen, da ist mir scheißegal, was der im Jahr verdient. Ja, also jetzt, um es mal platt zu sagen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von. Aber natürlich, und wenn man sich auch in die unteren Klassen anguckt, natürlich hat auch jeder Bezirksligist irgendwie einen Sponsor, der jemand anders als den Nachbarverein besser dastehen lässt. Das ist, glaube ich, mittlerweile so. Und du kannst das Rad auch nicht zurückdrehen, aber du kannst das für dich bewerten, und das habe ich gemacht. Und noch bin ich mit mir sehr im Reinen, auch weil der VfL versucht, da, ja, ich will nicht sagen gegenzusteuern, aber gerade diesem Image des Werksclubs und des Geldrausschmeißers gerade massiv versucht gegenzusteuern. Ich denke, es gibt auch genug Gründe, was eigentlich, oder warum man es positiv sehen kann eigentlich. Wenn man jetzt hört, eben die Spieler, wie die Bock auf Kicken haben im Trainingslager, ja, oder eben Wölferadio machen, das sind ja alles positive Sachen, die haben nichts mit Kommerz zu tun. Insofern, noch nicht. Ja. Klimper. Ja, ja, nee, also wenn hier einer kommt, also übrigens herzliche Einladung, wenn mich einer sponsern möchte, gerne. Ja, bin ich dabei. Ja, weil das kostet alles Zeit und, ja, Geld, Nerven, all sowas natürlich. Mit dem Gesicht kann man viel Geld machen. Ja, deswegen mache ich auch Radio. dann hier nochmal eine Frage. Ist eigentlich der VfL beim Wölferadio auf dich zugekommen? Oder hast du die angefragt, das zu machen? Beim Wölferadio oder bei Wölferadio Arena Live? Wölferadio Live. Ja, okay. Also da geht es um die Arena-Geschichte. Also der Podcast, der ist ja, wie gesagt, auf meinem Mist gewachsen, und daraus haben sich dann gewisse Sachen auch ergeben, weil das bleibt natürlich alles auch nicht unbemerkt, was da von Seiten vom Wölferadio und so weiter dann auch betrieben wird. Das ist dann sehr, sehr schön, finde ich, weil dann auch von der Seite dann auch mal ein Feedback kommt. Und man hat sich dann überlegt, wie kann man das ausweiten, was kann man machen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, bin mal immer auf der Suche auch quasi nach einer Weiterentwicklung. Und der VfL fand das gut, und das war so ein gegenseitiger Austausch, möchte ich mal sagen. Also es war jetzt nicht, dass ich hingegangen bin und gesagt, hier wollen wir nicht mal so und so. Und es kam auch keiner und sagte, wollen wir nicht mal so und so, sondern wir waren dann im ständigen Gespräch. Und dann kam aufgrund von ganz, ganz verschiedenen Gründen dann auch zu sagen, ach, pass auf, das versuchen wir mal. Denn letztendlich, man weiß ja gar nicht, funktioniert das? Kriege ich das hin überhaupt? Auf der einen Seite ist das das, was der VfL sich vorstellt. Und da sind wir dann relativ schnell übereingekommen, das zu versuchen. Und es macht Spaß. Es gibt, glaube ich, nicht viel mehr, was mehr Spaß macht. Das gewisse Extra. Ja, soweit vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, sie sind einigermaßen beantwortet. Wenn nicht, schreibt mir gerne, sage ich ja immer an dieser Stelle. Schreibt mir, Wolfsblog, klar. Schreibt mir bei Facebook, Rauchzeichen etc. Alles gerne her damit. Bedanke mich bei meinen heutigen Gästen. Das ist einmal der Sebastian. Danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, happy birthday to me. Ja, nicht zu uns. Waren drei schöne Jahre. Ja, waren drei schöne Jahre, genau. Und vielen Dank an Ostfriesen, Wolf. Und vielen Dank auch, dass du dir so im Trainingslager auch den Arsch aufgerissen hast und schöne Sachen zugeliefert hast. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Genau, und ein Geheimnis kann ich auch noch lüften, denn ihr habt euch sicherlich gefragt, wer dieses wundervolle Lied singt am Ende, nur der VfL. Und ja, den haben wir heute ja auch zu Gast. Und das ist, ja, der Ostfriesenwolf, der hat das gemacht. Den habe ich damals vor 3 Jahren gefragt, möchtest du das für mich einsingen? Und er hat gesagt, ja, gar kein Thema, machen wir. Und ja, ihr hört es schon im Hintergrund und wisst dann, was ich immer sage. Ich hoffe, erstmal hoffe ich, dass euch die Sendung gefallen hat. Und dann, dass ihr mir weiter gewogen bleibt, dass ihr dem Wölferradio weiter gewogen bleibt. Und dann sage ich mal, ja, bleibt geschmeidig und denkt dran, der VfL. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, nur der VfL.